Lucke kommt aus einem evangelisch-klerikalen Umfeld und ist damit Anhänger eines äußerst traditionellen Familienbildes, das er mit seiner kinderreichen Familie auch vorlebt. Am Abend der Bundestagswahl 2013 spricht der Wirtschaftsprofessor aus Hamburg über Entartungen der Demokratie, wie die Zeit am 23. September 2013 bei der Wahlauswertung berichtete. Diese Aussage brachte ihm die berechtigte Kritik ein, nationalsozialistisches Vokabular zu benutzen. Aber auch wenn Lucke ein Gegner des Euros war, so war er ein Anhänger der Westbindung und damit auch in Ansätzen der liberalen Demokratie. Allerdings lief sich damals schon Björn Höcke warm. Er verfolgte ein anderes politisches Ziel. Höcke stammt aus einer Familie, die aus Ostpreußen fliehen musste. Sein Vater bewegte sich am politisch rechten Rand und war ein Leser von Die Bauernschaft, einem Blättchen, das von einem Holocaustleugner verlegt wurde. Nach dem Mauerfall zog Höcke nach Thüringen. Bei der Rede in der später als rechtsextrem eingestuften Ideologieschmiede Institut für Staatspolitik am 21. November 2015, in der Höcke über den lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp gesprochen hatte, äußerte er sich auch über den Mauerfall und die Wiedervereinigung. Die Rede wurde am 12. Dezember 2015 auf YouTube hochgeladen. Diese Passagen in dem Vortrag sind zentral. Sie zeigen, was Björn Höcke, der im September 2024 die AfD in Thüringen zur stärksten Macht im Landtag machen will, tatsächlich über den wohl größten Erfolg der jüngeren deutschen Geschichte denkt, nämlich den Mauerfall und die deutsche Wiedervereinigung. Zitat: Ich wohnte damals im Rheinland, liebe Freunde. Mein Vater und ich schauten uns diese Tagesschau-Sendung gemeinsam an und diese Ankündigung hat uns damals gefühlsmäßig überwältigt. Wir lagen uns anschließend in den Armen und ich spürte die Tränen meine Wangen herunterlaufen. Als wir uns voneinander lösten und uns anschauten, sagte mein Vater einen Satz, den ich niemals vergessen werde. Er sagte: Das ist das Ende des deutschen Volkes. Natürlich lehnte mein Vater die kommunistische Diktatur in der DDR ab, aber er verfolgte auch die seit Jahrzehnten ablaufende Multikulturalisierung Westdeutschlands und er sah das Anwachsen der nicht assimilierten Parallelgesellschaften in den Ballungsgebieten des Westens. Und die DDR war trotz ihrer ideologischen Ferne zu uns für ihn ein Staat, in dem noch diese über Jahrhunderte gewachsene und belastbare Vertrauensgemeinschaft intakt war. Zitat Ende. Höcke und sein Vater weinten nicht etwa vor Freude, sondern für sie war der Mauerfall ein Grund zur Trauer, denn sie sahen darin das Ende des deutschen Volkes. Die untergegangene DDR mit Stasi, kaputter Wirtschaft und Mauertoten bezeichnet Höcke als Vertrauensgemeinschaft und in den Menschen mit Migrationshintergrund in den westlichen Bundesländern sieht er eine Bedrohung. Vielleicht waren diese Ansichten auch der Grund für den Umzug des Geschichtslehrers nach Thüringen.